Sie hören nun den Mitschnitt einer öffentlichen Veranstaltung, die anlässlich des H2-Hörfestes Wiesbaden am 7. Dezember des vergangenen Jahres im dortigen Kurhaus stattfand. In unmittelbarer Nähe der Spielbank, in der Fjodor Michailowitsch Dostojewski Erfahrungen mit der Spielsucht machte. Eine Roulette-Schüssel, an der der große russische Romancier gespielt haben soll, ist noch heute im Spielcasino Wiesbaden zu besichtigen. Dostojewskis autobiografisch gefärbter Roman »Der Spieler« war Thema der Veranstaltung. Ein Croupier der Wiesbadener Spielbank wirkte am Roulette-Tisch bei der Auswahl der Texte mit. Es lesen Eva Gossijewitz, Svetlana Geier und Felix von Manteuffel. Gesang Anja Stör, Moderation Klaus Bulat.